Was bliebe einer Frauenliebe ohne Küsse, ohne Liebe, wär sie so allein. Ein Mann kommt, wenn er weiß, worauf's ankommt, muss das Herrliche, was dann kommt, die Liebe sein. Erst dann wird die Welt wirklich schön, und jeder Tag ist wie ein Tag im Mai. Ging sie auch einsam, früher immer, immer, immer, immer am Glück vorbei, was bliebe einer Frau oder Liebe? Erst das Wunder einer Liebe schön, und jeder Tag ist wie ein Tag im Mai. Ging sie auch einsam, früher immer, immer, immer, immer am Glück vorbei, was bliebe eine Frau oder Liebe? Erst das Wunder einer Liebe.